Hallo, ihr hört herzblutfreie Szene und wir kümmern uns so ein bisschen um die performativen Künste, soweit sie denn stattfinden können. Und das Ganze hört ihr auf 88,4 Megahertz in Berlin oder 90,7 in Potsdam oder im Stream auf freieradios-berlinbrandenburg.org, und da das so lang ist, schreibt man da fr-bb.org. So, da haben wir die technischen Sachen. Wunderbar. Und am anderen Mikrofon begrüße ich Thomas. Hey. Hallo Marco, schön dich zu hören. Mit genügend Abstand, wir zwei, ne? Ja, Also. also wir sind super safe beim Radio machen. Schon immer. Nee, nicht schon immer, aber schon Schon lange. immer. Schon länger, ja. Wir haben schon sozial distanziert Radio gemacht, da war das noch nicht in. Ja, Zeiten von Corona. Wir haben uns das letzte Mal, die letzte Ausgabe im Juni so ein bisschen um Corona gedrückt, weil wir gesagt haben, da haben wir keine Lust drauf, wir haben nichts gesehen, wir haben nichts getan, wir können eigentlich nichts dazu sagen, was das betrifft. Das hat sich alles geändert. Irgendwie. Also ich bin seit Ende Mai in der Produktion, die Corona-gerecht stattfinden muss. In Mannheim, und auch für dich ging es wieder los mit kleiner Kunst. Aber bevor wir ins Hauptthema einsteigen, eine Frage: Hast du irgendwas gesehen? Ja, habe ich tatsächlich. Ich war Wow. auf einem Poetry Slam, was ich mal im weiteren Sinne zu performativen Künsten zähle. Ja. Und zwar in einem Autokino. Und diese Autokino-Konzerte und so, die sind ja gerade so ein bisschen so ein Hype-Thema, also quasi der Vorläufer des Open Airs, wo man auch sein Auto mitbringt zum Sitzen. Und die Erfahrung fand ich zwiespältig. Tatsächlich, für mich im Auto fand ich das eigentlich ganz cool. Also man sitzt relativ gut. Also irgendwann würde man eigentlich schon zwar gerne mal aufstehen, aber man sitzt halt relativ gut. Man sieht auch relativ gut. Das ist eben tatsächlich in so einem Autokino, sieht man die Lesenden zwar live nur so von der Ferne, aber durch Kamera und großen Bildschirm funktioniert das wunderbar. Dazu macht man ja sein Autoradio an und hört den Ton dann von sich oder auch von den Nachbarautos, die da irgendwie stehen. Man hat so Fenster runtergekurbelt, weil auch die Autos in Corona-sicherem Abstand geparkt sind. Und so, alles ist eigentlich alles ganz schick. Man kann sich was an ja, Obst und Gemüse oder sonstigen Dingen zum nebenbei Knabbern mitbringen und ein Getränk der Wahl. Also eigentlich schön. Die Performer wiederum haben sich irgendwie großflächig darüber beschwert. Wir haben natürlich, sind die Poetry Slammer ja so auch die, gerne im humoristischen Bereich unterwegs, aber seht nun hier, jetzt stehe ich vor einem Parkplatz und rede zu Autos. Also die Perspektive der Performenden ist natürlich hochgradig bizarr, weil sie einfach gar keine Menschen mehr sehen. Also das ist quasi wie Studio, Einspielung. Und dann ist natürlich an so einem Autokino Hupen verboten aufgrund der Anwohner. Aber das ist eigentlich dann auch wiederum das einzige Mitteilungskanal, der so wirklich gut funktioniert. Ja. Die haben natürlich noch irgendwie Hashtags angesagt, wo man irgendwie Instagram-mäßig sich im Auto fotografieren kann. Aber ich glaube, da kamen dann genau drei Fotos zusammen. Also diese digitalen Rückkanäle scheinen da nicht so der Rock'n'Roll zu sein. Hupen war dann irgendwie wenigstens ab und zu mal. Und was uns natürlich für die Anwohner leid tut. Denn die müssen das täglich ertragen, wenn da Hubkonzerte wären. Das ist dann eigentlich auch nicht so spaßig. Was ich halt so denke, ist, natürlich ist die Perspektive auf so ein Auto, Kino, Parkplatz ein bisschen eine besondere, aber eigentlich auf einer gut beleuchteten Bühne sieht man ja auch nichts zwingend. Also man sieht ja nicht unbedingt ein Publikum. Aber das Schlimmste ist eigentlich, dass man es nicht hört, ne? Dass man diese Reaktion von AO, einatmen, ausatmen, lachen, giggeln, Zwischenrufen einfach nicht hat und die man natürlich gerade bei so einem humoristischen Angang braucht. Ja, das verstehe ich sehr gut. Wir haben ja auch mit dem Theater eine Probe live gestreamt, auch eine Langform, wo ich für mich einfach merke, ich justiere natürlich sehr viel mein Spiel an dem, wie das Publikum reagiert. Also wenn ich was Ernsteres spielen will und die Leute sind die ganze Zeit am Lachen, dann nehme ich vielleicht doch noch mal mehr und mehr den Humor raus oder den Pace und versuche einfach, ja, ein bisschen mehr in die eine oder andere Richtung zu gehen. Oder manchmal reitet man eben auch in die andere Richtung, weil man merkt, okay, das funktioniert gerade. Es hat den Gehalt. Ich stelle es für mich fest, dass ich sehr viel mein Handeln und Spielen an dem justiere, wie das Publikum reagiert. Ne? Ja. Ja, und der andere Punkt ist natürlich, dass so ein gemeinschaftliches Publikumserlebnis ja auch Teil der Sache ist, dass man, dass diese Gemeinschaft ja dann auch das Gefühl verstärkt, dass also Humor wird durch lachende Gruppen auf jeden Fall verstärkt, aber auch Dramatik und Erstaunen und so. Also es funktioniert eigentlich für alle Sachen so, dass das ein Multiplikator ist, der natürlich wegfällt. Den hat man auch in so einem Autokino nur wirklich ganz begrenzt. Schön fand ich es eigentlich eher, durchs Fenster die Nachbarn auch darüber reden zu hören. Also man hat ja so Inseln, die eigentlich für sich alle kommunizieren können. Und natürlich spricht man über die Texte und da waren jetzt auch nicht nur Humortexte bei, das würde auch dem Poetry Slam ja nicht gerecht werden. Da waren auch wirklich engagierte und taffe, aktuell politische Dinger bei, die zum Teil vielleicht sogar ein bisschen over the top waren. Und es wurde dann aber relativ schön in den einzelnen Gruppen reflektiert, dass eigentlich der beste Text, aber er wird keine Chance haben, weil er zu krass ist. Ja. Und das sind die Sachen, die es dann wiederum schön macht, weil jedes Medium bringt quasi was Eigenes mit. Und hier das Autokino hat eben dann auch offensichtlich so ein bisschen eigene Gesetzmäßigkeiten. Ja, definitiv. Und ich glaube, man findet da sicherlich auch eine Variante, damit zu spielen mit diesen Gesetzmäßigkeiten oder mit diesen Besonderheiten. Aber sie können halt ein Theater nicht ersetzen. Also diese 100 Leute sitzen zusammen in einem Raum und alles entsteht im Moment oder atmet im Moment die gleiche Energie. Das ist, wenn jeder in seiner kleinen Box sitzt. Also es gibt ja eine Interaktion auch im Publikum. Deswegen ist Theater auch nicht vom Kino abgelöst worden oder vom Fernsehen oder so, weil es hat doch seine eigene Kunstform mit eigener Atmosphäre und eigener Energie ist. Ja. Definitiv. Ob sogar, dass die Herzfrequenz der Zuschauer sich annähert. Da gibt es Untersuchungen, dass das in Theatervorführungen so ist. Dass die dann irgendwie gleich erschlagen als sonst. Wir sind ja soziale Wesen und brauchen das ja auch, dass wir gegenseitig irgendwie interagieren und miteinander irgendwie einchecken, Einfluss nehmen. Also das glaube ich schon, dass das ganz klar ist. Also dass wir da einfach dass man das nicht unterschätzen kann. Und ich finde es aber gut, dass die Leute auf die Bühne gehen, natürlich aus zweierlei Gründen. Zum einen, sie müssen ja irgendwie, also manch einer muss ja sein Geld verdienen, will sein Geld weiter auf der Bühne verdienen. Und das andere ist natürlich, dass auch die Zuschauenden auch gerne Veranstaltungen teilnehmen und sowas anschauen. Also es ist ein zweischneidiges Schwert, muss ich sagen. Ja. Ja, na dann kommen wir doch vielleicht mal gleich zum aktuellen Thema, der langsame Beginn, würde ich das ja mal so übertiteln. Ja, ich habe nichts gesehen, ne? Wie gesagt, also ich war zwar hier in der Stadt und hätte ins Theater gehen können, aber es fand nichts statt, was man sich hätte angucken können. Ja, der langsame Beginn, das ist richtig die schrittweise Öffnung zurück zur Normalität. Hast du, das, was wir jetzt gerade diskutieren, Anfang Juli 2020 ist, ob die Maskenpflicht für das Einkaufen fallen soll. Naja, es wird ja sicherlich wieder eine Bundeslandgeschichte sein und nicht eine globale Regelung. Also hier in Niedersachsen hört es sich so an, als ob das nicht kommen wird. Da sind die Leute vorsichtiger noch. Was aber auch natürlich damit zu tun hat, dass es auch hier so Hotspot-Geschichten gibt, also Göttingen oder so, die, wo man eben merkt, das kann auftauchen und dann wird es schwupp schnell groß. Und andere Bundesländer haben vielleicht diese Thematik nicht so. Wenn man es dann auch wieder städteweise betrachtet, also zum Beispiel Braunschweig hat irgendwie zwischen 1 und 3 Infizierte permanent, also es ist auch so fast nix. Da denkt man sich dann schon, naja, hier kann man so ein bisschen, könnte man so ein bisschen lockerer sein, aber es ist halt schwierig, Sachen, die man mal freigegeben hat, wieder zurückzunehmen. Und dementsprechend, glaube ich, sind die da noch vorsichtig. Aber was ja zumindest hier seit Montag wieder so ist, ist, dass man im Kino und auch im Theater auf seinem Platz ohne Maske sitzen darf. Und das halte ich tatsächlich für einen großen Vorteil für jetzt auch Kunstgeschichten drin. Denn mit der Maske längere Sachen sich anzugucken, ist schon ganz schön ätzend. Ja, also das ist definitiv ein Problem. Ich bin ja gerade in der Inszenierung auch, also arbeite im Regie-Team mit Schauspielenden an einem Theater und das Theater hat halt auch ganz klare Corona-Regeln rausgegeben und eine ist eben in dem Bewegen im Haus oder eben auf der Probe eigentlich mit Maske. Also man ist alleine, also wenn ich alleine auf der Bühne bin, auf der Probe bin, weil ich irgendwas zu tun habe, dann natürlich nicht, aber wenn jetzt so Leute dabei sind, dann Maske aufsetzen. Aber wenn ich an meinem Platz bin und ich habe einen zugewiesenen sozusagen Platz an einem Tisch, wenn ich da sitze, kann ich meine Maske abnehmen. Und das ist sicherlich erstmal eine ganz angenehme Regelung, weil man dann irgendwie, ja, ohne Maske eben arbeiten kann. Es geht ja teilweise auch einfach darum, du versuchst jemanden zu erklären, was gut, schlecht, was zu tun ist. Und allein miteinander kommunizieren über die Maske ist schon schwierig, ne? Also wenn ich den Mund nicht sehe vom Gegenüber, ist das Verständnis definitiv ja eingeschränkt. Also das kennen wir, glaube ich, alle. Ja. Wie oft hört man, wenn jemand sagt, ja, nimm doch mal die Hand vom Mund, sonst verstehe ich dich nicht. Und so eine Maske ist da jetzt kein Kommunikationsverbesserer. Ja, hast du schon irgendwelche Theatersachen gesehen, wo die Leute auf der Bühne beim Sprechen Maske hatten? Weil ich glaube, da sträuben sich ja alle so ein bisschen vor. Naja, also ich habe es nicht gesehen, weil, wie gesagt, ich habe gar nichts gesehen. Ich habe auch keine Videos oder sowas sehen können. Ich glaube auch, dass das schwierig wird, weil erstens Verständlichkeit, glaube ich schon. Und es gibt es aber so. Also mir hat jemand erzählt, war auf einer Premiere von einem Tanzstück, glaube ich. Und die haben zum Beispiel dann an einer Stelle, wo die große Liebesknutscherei losging, eine große Plexiglaswand oder Folie dazwischen hochgezogen. Und die haben sich dann sozusagen an dieser Barriere zusammengeschmiert, was sicherlich eine Möglichkeit ist. Aber das halte ich auch für ja eher unerotisch. Weil die Frage ist folgende. Also wir standen vor der gleichen Frage. Inszenieren wir jetzt unter Corona ein Stück? Und wie weit findet Corona sozusagen kommentarmäßig oder einsatzmäßig statt? Ne? Weil man ja irgendwie sich fragt, wenn das Ganze vielleicht Anfang nächsten Jahres oder Mitte nächsten Jahres vorbei ist oder so unter Kontrolle, dass man wieder eine gewisse Normalität hat, möchte man dann solche Stücke mit Plexiglaswänden oder mit Kommentar zur Pandemie noch sehen? Also sagen dann die Leute nicht, ah ja, es ist so ein Corona-Produkt, das ist in der Corona-Zeit entstanden, was hat mir das noch zu sagen? So. Und wir haben jetzt, also vielleicht so eine kurze Beschreibung von dem, was wir gerade machen. Wir inszenieren ein Stück über Insekten, was hauptsächlich über Bilderebene funktioniert. Also das heißt, es wird unter Live-Kameras mit Projektor, mit Videobeamer, Bilder ja bewegt, animiert und zusammengebracht und auf eine Leinwand geworfen. Das braucht jetzt keine große Interaktion der Spielenden. Was wir immer gerne haben, ist natürlich, wenn sie irgendwie mit vier Händen und einer Kamera arbeiten, nah mit beieinander. Das können sie natürlich nicht, weil 1,50 Meter Abstand auf der Bühne ist mindestens Regelung. Da das Stück ohne Sprache sein soll, bisher ist es so und es wird es wahrscheinlich auch werden, ist es nochmal optimaler, weil die Abstandsregeln hier in Baden-Württemberg sind so, dass Starksprecher, also und dazu zählen einfach alle Leute, die auf der Bühne stehen und mit Stütze Text produzieren, 6 Meter Abstand halten sollen. Weil. Und untereinander und zum Publikum? Ja, sowohl als auch. Und das macht natürlich zum Publikum hin auch tatsächlich eine Frage auf, weil da ist schon eine Menge, 6 Meter sind eine Menge Holz, die man so zwischen sich bringen muss. Und wie funktioniert das, wenn du ein Stück hast, wo die Leute sich bewegen, musst du wahrscheinlich Markierungen auf die Bühne machen. Ich hatte so eine Videomitschnitt von, also Zusammenschnitt, nicht Mitschnitt, Zusammenschnitt von einer Open-Air-Impro-Geschichte gesehen, wo man eben auf der Bühne improvisierte und mit ganz klaren Linien und Markierungen auf der Bühne sozusagen Positionen ausgemarkert hat, wo die einzelnen Leute stehen können. Genau, das ist halt auch die Frage. Das auch. Ja. Genau, das erzählt gleich nochmal ganz in Ruhe, wie ihr das gestaltet. Ja. Aber für uns ist das der Vorteil, es gibt halt 3 Arbeitsplätze, einen für die Musik, einen für beide Kameras, die miteinander interagieren. Wir haben da so eine Videomischerlösung gefunden. Und diese Arbeitsplätze stehen eben knapp 2 Meter auseinander. Damit sind die Abstandsregeln eingehalten und dann funktioniert das auch. Und wenn die Kollegen sich zu den Tischen begeben oder so, dann ist eben mit Maske und entsprechendem Abstand. Das Problem ist nur, man sitzt 8 Stunden oder 7 Stunden Probe zusammen in einem Raum. Der ist natürlich nicht klein, weil es gibt noch eine weitere Regelung und die macht die Sache sozusagen in Menge kompliziert, dass pro, ich glaube, 10 Quadratmeter Raumfläche eine Person sein darf. Das heißt, in einem 120 Quadratmeter Raum kriege ich dann 12 Leute unter. Und das ist halt jetzt gerade so ein bisschen die Option, dass wir im September, wenn wir Premiere haben sollen, momentan mit einer Publikumsgröße von 12, wenn es Familie mit Kindern sind, vielleicht mit Augen zu und gut lüften, 15, 16 Leute reinbekommen. Also ich werde wahrscheinlich nicht mehr in der eigenen Premiere sitzen können, weil du nimmst ja quasi 6 Stühle mindestens weg als Person, ja. Genau, also so ist das. Zu viel Quadratmeter. Mhm. Ja, der Bühnenrausch zum Beispiel, der hat genau auch 15 Plätze etwa bestuhlt. Das ist das, was man da mit Abstand stellen kann und der Annahme, dass 2 Leute zusammenkommen als so Haushaltsgruppe. Ja. Und man hofft immer, dass größere WGs kommen, dass man mehr Stühle zusammenstellen kann. Dass tatsächlich die Abstände zwischen den Stühlen sind gigantisch. Da macht man sich echt keine Vorstellung. Es sind also 2,5 Sitze, die da so Abstand sind zu jeder Seite. Nach vorn und hinten finde ich den Abstand sieht ja gar nicht so gigantisch aus wie zur Seite. Aber ich finde, der nach vorn und hinten Abstand wird oft unterschätzt. Ganz grob. Ja. Der ist halt diagonal. Also die meisten Bestuhlungspläne, die ich bisher gesehen habe, gehen ja immer von so einer versetzten Variante aus. Man sitzt ja nicht einen Abstand, also eine Reihe dahinter, sondern sitzt dann, was weiß ich, wenn der erste Reihe Platz 1 sitzt, sitzt der nächste zweite Reihe Platz 4 oder so. Mhm. Damit eben zwischen diesen Plätzen und der dritten Reihe sitzt dann Platz 1 wieder oder so oder Platz 2, dass so Abstände entstehen. Und das ist ein ganz schönes Puzzlespiel, um das hinzubekommen. Also. Ja, da sind halt die Häuser, die feste Bestuhlung haben, auch deutlich im Nachteil, muss man mal sagen. Sonst ist das natürlich toll, aber jetzt, wenn man Freistühle stellen kann, kann man sie ein wenig mehr optimieren, in, dass man nur 1,5 Meter hat und dann nicht irgendwie 2, weil die Reihen gerade so sind, wie sie sind. Ja, das berühmte Bild, es ging ja irgendwie durch die Feuilletons des Zuschauerraums des Berliner Ensembles, dass irgendwie auf Corona-sichere Bestuhlung ausgebaut worden ist. Und ich habe mich auch erst gefragt, warum bauen sie eigentlich aus? Ich habe jetzt mit einem Cheftechniker auch geredet von einem großen Haus, der gesagt hat, ich lasse auch die Stühle ausbauen. Er sagt, das kostet mich halt richtig Geld, weil da eine Firma kommen muss, die muss diese Bestuhlung ausbauen. Aber sie machen das, weil sie sagen, wenn du die absperrst mit Klebeband oder mit Tüchern oder so, die Leute halten sich einfach nicht dran. Also die gehen halt hin und setzen sich auf die abgedeckten Tücher oder nehmen die hoch. Und die Erfahrung kann ich leider auch nur bestätigen. Also Theaterbesucher neigen doch auch zu, oder Menschen im Allgemeinen zu regelwidrigem Verhalten. Das Problem ist ja, jeder technische Direktor in so einem Haus ist ja verantwortlich für die Sicherheit. Und wenn sich in so einer Veranstaltung, die wir gemacht haben, Leute anstecken und schwer erkranken und vielleicht sogar sterben, dann lastet das zum einen auf der Sicherheitsfrage. Also da kann schon niemand kommen und sagen, haben Sie denn alles dafür getan, dass das nicht passiert? Und das andere ist natürlich, dass man das auch nicht unbedingt auf seinem Gewissen haben will. Also das ist, glaube ich, ein ganz großer Aspekt, ne? Weil man möchte, also so wie man sich um den Brandschutz kümmert und um die Unfallsicherheit, möchte man ja jetzt nicht unbedingt Leute, also ich möchte nicht wissen, dass sich jemand tödlich eingesteckt hat auf einer Veranstaltung, die ich gemacht habe. Also so wichtig ist Kunst dann auch wieder nicht. Ja, der andere Aspekt ist natürlich auch, dass sich andere Zuschauer möglicherweise auch dadurch unsicher fühlen. Also das war so ein Feedback, was wir auch bekommen haben, dass die Leute, also wir haben halt ein Open Air gespielt und das so gemacht, dass wir mit so Sprühkreide auf dem Rasen die Reihenmarkierungen gemacht haben, die dann eben den entsprechenden Abstand hatten. Und jeder Zuschauer bekam am Eingang einen Stuhl, also so einen Plastikstuhl, ganz leicht. Mit dem sind sie dann, in dem Falle war ich der Platzanweiser, zu mir gekommen. Und ich habe die Dinger markiert, angesprüht, wo ihr Stuhl zu stehen hat. Und dann, wenn die nächsten kamen, dann mit dem entsprechenden Abstand den nächsten. Sodass die alle tatsächlich sauber getrennt auseinander saßen und wir trotzdem eine ganze Menge Leute reingekriegt haben, weil das einfach dadurch schon, man konnte das schon optimieren. Und wir hatten eben dazu gleichzeitig eben auch diese Reihenfolge, dass wir vom Eingang hin an den entferntesten Punkt zuerst bestuhlt haben und dann halt uns nach vorne gearbeitet haben. Und beim Rausgehen haben wir das dann genau so gemacht, dass wir also die am nächsten am Ausgang sitzen zuerst raus gebeten haben, und das Feedback war hinterher, dass sie alle sehr, sehr froh waren, dass dass das so klar geregelt war und dass keiner das Gefühl hatte, da wären jetzt so diese inzwischen als benötigt empfundene Abstände verletzt. Denn da sind natürlich auch Risikogruppenleute dabei, die sich auch wirklich ganz, ganz genau überlegen, ob sie das Risiko eingehen wollen, das zu sehen. Obwohl sie sind heiß darauf, das zu sehen. Aber da kämpfen eben zwei ganz verschiedene Meinungen miteinander. Ja, und das ist, finde ich, der andere Punkt. Du siehst es ja den Leuten nicht an, ob sie Risikogruppe sind. Das kann ja auch durchaus jemand Junges, Vitales sein, wo man so denkt, hab dich nicht so, aber pflegt dann irgendeine Angehörige mit Vorerkrankung, bla bla bla. Also man weiß es nicht, und ich finde auch, dass das Recht von jedem zu sagen, ich achte auf meine körperliche Unversehrtheit. Aber ja, dieses Sicherheitsgefühl. Und ich glaube, das ist eigentlich das andere große Problem. Wir können uns so viele Gedanken darum machen, wie Corona-sicher solche Veranstaltungen sind, dass die eine Seite und die andere Seite ist. Dann müssen aber auch noch Leute kommen wollen. So. Ja. Und da war jetzt bei uns tatsächlich das Open Air. Wir haben das auch noch in der Gärtnerei gespielt. Das wurde riesig angenommen. Also so die erste Show haben wir eingestellt und war innerhalb von 4 Tagen ausverkauft. Dann haben wir uns überlegt, okay, das scheint im Moment so ein Ding zu sein. Haben noch 2 Wochen später noch eine zweite Show anberaumt. Die war dann in 3 Tagen ausverkauft. Also das mit 60 Plätzen, also jetzt schon noch überschaubar. Ja. Und ich glaube aber, dass es gerade, weil es klein ist und Open Air und halt auch im Moment eins der ganz wenigen Angebote, es ist schon, das wird angenommen. Das Problem ist halt, wenn man den Bühnenrausch anschaut, der sonst 60, 70 Plätze hat und jetzt 16, ist natürlich finanziell für die so ein Theater, und das betrifft die meisten kleinen Theater, einfach eine Katastrophe, ne? Also weil das ist einfach eine Schrumpfung um 80-90%. Und das hält natürlich kaum ein Theater durch. Also das kommt ja auch noch dazu. Das ist das eine. Und wenn die Leute so weit auseinandersitzen, Open Air bei euch, schlägt da die Stimmung über? Schafft es das? Oder? Das hat es geschafft. Also wir haben halt uns auch Gedanken gemacht, wie wir die Show spielen. Wir haben sie halt nochmal versucht, schneller zu spielen. Noch weniger Moderation. Wir haben also 2 Trainings darauf verwendet, nur die Moderation zu kürzen, zu straffen. Und wir wollten eigentlich erst eine komplette 360-Grad-Bühne. Das hat sich dann nicht ganz ergeben beim Aufbau. Wir haben halt um das Publikum auch herum gespielt mit entsprechendem Abstand und die dann auch immer wieder reingeholt, und das hat ganz gut funktioniert. Also insgesamt waren die alle sehr dabei. Wir haben auch länger gespielt, als wir dachten. Wir wollten eigentlich 70 Minuten ohne Pause, und das hat aber so getragen, dass es dann länger wurde, und das fanden alle prima. Aber was heißt das? Ihr habt um das Publikum herum gespielt, also 360-Grad-Bühne, ihr habt nicht einen Kreis in der Mitte gebaut und die Leute außen herum gesetzt, sondern ihr habt die Leute eher in einem Kreis gesetzt und versucht. Wir hatten eine Bühne, die hatte halt so ein, ich würde mal sagen, 180 Grad ins Publikum reinragend. Also wie so ein Publikum im Halbkreis sitzend, aber wir sind dann um den äußeren Halbkreis auch noch rumgegangen und haben von außen mitbespielt, und dadurch war das schon, glaube ich, so eine immersivere Erleben von Theater. Also ja. Naja, ich plane gerade eine Veranstaltung für nächstes Jahr, die eben einen Corona-Plan haben muss, sagen wir es mal so. Man hofft natürlich, dass wir dann alle einen Impfstoff haben und alle Krankheiten der Menschheit besiegt sind nächstes Jahr, aber wenn es nicht ist, dann unter Corona-Bedingungen, und zwar auch in einem Haus, das eine Bühne hat, die Zuschauerplätze auf beiden Seiten hat, also wie so eine College-Bühne, so eine amerikanische, dass man auf der einen Seite einen großen Saal und auf der anderen Seite nochmal einen kleinen hat. Und dann geht es ja wieder um Plätze, und wenn man eben von, ich weiß gar nicht, fast 700 Plätzen auf 150 oder so kommt, dann braucht man halt jede Sitzfläche. Also fiel die Entscheidung, eben auch beide Zuschauerräume vor und hinter der Bühne sozusagen zu benutzen. Das heißt, die Bühne komplett aufzumachen wie so eine Arena. Also nicht ganz, nicht rund, sondern ja, wie so ein Konzert, wo man manchmal Leute dahinter setzen hat, ja, zu bespielen. Das ist die Frage. Das ändert natürlich die Bühnensituation, das ändert das Bühnenverhalten. Und diese Veranstaltung ist eher so eine Gala, wo Leute auf die Bühne sollen. Also wo Leute aus dem Publikum auf die Bühne sollen, weil sie eben so einen Moment auf der Bühne brauchen. Und das ist halt auch so ein Punkt, wo es darum geht am meisten, wie kriege ich die Leute Corona-sicher aus ihren Reihen gelöst, nach vorne auf die Bühne gebracht. Das wahrscheinlich mit Maske. Da sie dort ihren Moment haben, da müssen sie aber auch platziert werden in Corona-sicherem Abstand. Und das auch so, dass man da eben nicht mit einem Platzanweiser arbeiten muss, sondern dass es vielleicht ganz klar auf dem Bühnenboden oder irgendwo Markierungen gibt, Da bin ich auch am Überlegen, weil genau dieses, was man ja eigentlich nicht möchte, ist, dass der gesamte Flow, und wenn du schon sagst, ihr habt versucht, die Moderation zu kürzen, daran scheitert, dass Leute eben platziert werden müssen oder so. Ja, naja, klar. Also je weniger Kontrolle du darüber hast, und mit Gästen ist es nun mal so, desto schwieriger wird's. Und auch gerade das Thema, wenn du Publikum im Rücken oder an der Seite hast und aber eigentlich dann so eine relativ statischen Interviewsituation, dann kannst du ja genau das nicht machen, dass du eigentlich die Seiten mit anspielen kannst und Ja. sollst. Das ist durchaus problematisch. Das verstehe ich ganz gut. Was wir halt bei uns gemacht haben auf der Bühne ist, wir haben uns halt auch Kreuzmarkierungen in 1,5 Meter Abstand in allen Dimensionen gesprüht, sodass wir das Szenenspiel auch immer mit dem Abstand soweit ganz gut hingebracht haben. Auch das muss man so ein bisschen vorher trainieren. Also ich finde, das kann man sich für geskriptetes Theater immer noch ein bisschen besser vorstellen, weil da hat man quasi die Möglichkeit, das dramaturgisch zu durchdenken, wann man sich wie nähert oder bewegt. In der Improvisation ist es ein bisschen schwieriger und man muss vor allen Dingen von diesen alten Mustern weg, dass man nah beieinander steht, dass man sich nachher umarmt oder küsst oder so. Das findet halt so nicht statt, findet möglicherweise aber in einer anderen Entsprechung statt. Also man hat ja natürlich die Möglichkeit, Metaphern dafür zu finden oder bühnengerechte Umsetzungen, also zum Beispiel mittels Splitscreen oder mittels so einer Art Pantomime, wo man merkt, dass die zusammen sind, obwohl sie einen Abstand haben und so. Also es gibt da schon Möglichkeiten, das umzusetzen, die auch irgendwie ganz schön sind. Ja, muss ich da bloß drauf einlassen. Ja, also absolut, das ist genau der Punkt. Meine Erfahrung war das auch. Wir haben improvisiert und mit einer Kollegin eben auch zu zweit bloß auf der Bühne, damit man die Abstände auch besser koordinieren kann und das eben gestreamt, aber das Ganze lief eben auch auf ein Happy End zu. Also ein Ehepaar, was so ihre Probleme hatte, fand dann wieder zueinander. Und es gab so zwei, drei Mal den Moment, wo ich so zuckend als sozusagen Dramaturg im Hinterkopf jetzt eigentlich die Nähe gesucht hätte und dann dachte, nein, also man spielt aber trotzdem mit so einer Handbremse, das glaube ich, kann man auch nicht verhehlen, ne? Man hat immer noch mal so einen extra Gedanken mehr über das, was man eh schon so alles nachdenkt. Wie stehe ich auf der Bühne? Bedeutet das, wie ich auf der Bühne stehe? Was tue ich hier gerade? Wer bin ich? Wer bist du? Was machen wir eigentlich? Und ist das Corona sicher? Ist immer, ich finde es doch so eine Zusatzaufgabe mehr, die da mitkommt. Aber das funktioniert schon. Also ich glaube auch, dass das funktioniert, dass man da Lösungen findet. Ich finde halt schön ist, wenn diese Lösungen eben nicht, wie soll man sagen, wenn die nicht Ja, ich finde, wenn sie nicht Corona-Kommentar werden, weißt du, was ich meine? Also, dass sie so, keine Ahnung, alle kommen in Frischhaltefolie eingewickelt oder, weil schön ist ja eigentlich, wenn man versucht, das trotzdem zu machen, ohne dass es so aufgesetzt als jetzt extra wird irgendwie alle in ihrer eigenen Box oder so. Ja, es war auch das, was ich vorhin mit dem Autokino meinte, dass ich verstehen kann, dass die Performer vorne das irgendwie seltsam finden und die dürfen es auch gerne sagen, aber sie haben es die ganze Zeit gesagt und haben auch nicht losgelassen davon. Und das war halt immer, das klang immer so, als wir beschweren uns darüber und das ist dann, das braucht man nicht. Ja, absolut. Das ist halt genau dieser Punkt, wo ich denke, ja, also man kann das mal ansprechen am Anfang, auch sagen, okay, wir sorgen hier für ihre Sicherheit, aber das im Dauerkommentar zu haben, ist ja halt einfach auch anstrengend, weil das ist nicht der Grund, warum ich ins Theater gehe. Also kann auch der Grund sein, aber das irgendwie mitzubringen und das war auch so die Idee, als wir gesagt haben, wir machen Livestreamings. eine Variante zu finden, die einfach ein bisschen mehr ist als nur abgefilmtes Theater von Front, weil das eben nicht unbedingt besser ist. Also das Theatererlebnis nochmal durch einen Screen zu gucken, aber da einen Weg zu finden, um zu sagen, hier, das ist die Situation und wenn man da noch was verbessert, dann kriegt es vielleicht einen Eigenwert. Also wir haben versucht, zum Beispiel in einem Streaming die Kameraperspektive aus der Sicht eines Mitspielers zu gestalten, so dass man das Gefühl hat, man sitzt eigentlich oder steht auf der Bühne mit, so wie ich halt auch den Blick von der Bühne hätte und die Kamera dann eben auch als einen soweit stummen Mitspieler angespielt. Und das fand ich einen ganz interessanten Twist dazu, weil das ist eine Perspektive, die man im Theater halt nie einnehmen kann, dass man Teil des Bühnen, oder das kann sicherlich mal einen, wenn wir den auf die Bühne holen oder eine Zuschauerin, aber dass man tatsächlich so ein Teil der Handlung ist. Und das fanden auch die Leute, die es gesehen haben, eigentlich ganz spannend, weil das so eine eigene Form mit sich bringt. Aber ja, es ist, wenn man es über sein Handy oder seinen Computer schaut, eben auch kein Theater, ne? Zwar sicher im Abstand, aber kein Theater. Ja, ist immer so die Frage, da sind ja die Grenzen so ein bisschen fließend, weil natürlich gab es ja auch in der Volksbühne schon ganz berühmt die Inszenierung, wo einfach ein Container in die Mitte gebaut wurde, dann haben die drinnen gespielt und das nach außen per Video gezeigt, ist das dann auch schon kein Theater? Also so weiß ich jetzt nicht, ob es kein Theater ist, ich glaube, das haut schon alles hin. Naja, es ist da Theater, weil trotzdem ja die Leute zusammen in diesem Theater dann vor diesem Screen, also du hast halt wieder dieses Raumerlebnis mit den anderen, ja, wie du es so schön gesagt hast, dem gleichen Herzschlag und sicherlich mit so einer Live-Kino-Moment, aber das ist natürlich gemacht worden auch als Irritationsmoment fürs Theater, also dass jetzt nicht plötzlich Konzept geworden ist, wo wir gesagt haben, klar, warum machen wir das eigentlich vorher nicht, ja, gemacht, jetzt, viel, viel aber besser. Genau, jetzt wird das Konzept, also Hidden, ja, Shakespeare in Hamburg macht jetzt genau so eine Show, die setzen das Publikum in ein Kino und sie selbst spielen aber in einem anderen Raum. Live-Impro. Hm. Erklärt sich mir auch nicht so ganz, warum, aber sie machen es. Immerhin. Na, die Gorillas haben jetzt in Berlin tatsächlich eine Plexiglasscheibe zwischen Publikum und Bühnenraum installiert. Komplett. Ja, das, im Kult ist es auch so, das ist jetzt keine Scheibe, die fest drin ist, sondern wie so eine Art Paravent aus Plexiglas. Und dahinter sitzen zumindest die Performenden, weil man hat ja auch diesen Singenabstand. Ja. So, ja. Da bekommt er wird das Cage-Match plötzlich. Kommt für mich wieder nach oben, wenn man so hinter eingeklasten in Aquarien. Genau. Mhm. Ja, aber das ist tatsächlich, was will man erreichen eigentlich? Man möchte ja trotzdem eine Atmosphäre, man möchte Leute auf der Bühne sehen, weil ich glaube, da sind wir uns auch einig, abgefilmtes Improvisationstheater vor allem ist schwierig, oder? Ja, es gibt halt aktuell bei Netflix das erste Mal eine Impro-Show. Middleditch and Swartz heißt die, glaube ich. Ja. Und, oder Middleditch. Zwei, also ein Duo, die sich da Inspirationen aus dem Publikum holen und dann eine Langform spielen. Das sind, glaube ich, drei Episoden, jeweils eine Stunde. Und das funktioniert, finde ich, ganz gut. Also gerade so die erste Show ist durchaus sehr, sehr unterhaltsam. Die haben auch eine sehr, sehr schöne Art, mit dem Publikum zu interagieren und die auszufragen. So, dann sind die Figuren sind einen Tick überzeichnet, haben alle ein bisschen was Superheldenhaftes, was vielleicht der Sache geschuldet ist, dass es eben für das Netflix-Publikum funktionieren soll, aber es funktioniert ziemlich gut. Die machen eine komplexe Geschichte auf, die sie schön bespielen, zusammenhalten, trotz vieler Charaktere. Also das kann man sich durchaus angucken. gefilmt mit 3 Kameras, die so ein bisschen hin und her geschnitten sind. Das funktioniert auch sehr gut. Also meines Erachtens zeigt es, dass man das durchaus machen kann. Wahrscheinlich würden auch 2 Kameras reichen. Aber klar, ist halt eine fette Produktion. Trotzdem geht das schon. Ja. Also ich habe es auch gesehen. Es ist unterhaltsam, das stimmt. Also wenn man da so ein bisschen mit einem geschulten Blick drauf guckt, sie kämpfen halt dann doch mit so Ungenauigkeiten wie zum Beispiel vergessenen Namen oder so. Ja. Was ich immer, das machen sie ganz charmant auch und sehr öffentlich. Also sie spielen das dann schon aus, weil sie auch wissen, so einen Namensverdreher kannst du einfach nicht verschlucken, weil das Publikum hat es gemerkt und man selber lässt es da stehen. Man möchte eigentlich, sagen wir mal lieber, also ich bin immer faszinierter, wenn die Leute sich das alles merken. aber das machen sie sehr charmant. Mir fehlt manchmal ein bisschen Tiefe, wie du es gerade richtig gesagt hast. Also es ist überzeichnet auch in der Emotionalität. Also mir fehlt so manchmal wirklich die dunklen Seiten, die ja auch ein gutes Comedy-Impro mit sich bringen kann. Also kann ja trotzdem echtes Leid und echte Tränen in Anführungsstrichen stattfinden. Aber sie machen das sehr, wie soll man sagen, sehr energetisch. Das funktioniert und das funktioniert tatsächlich auch gefilmt. Aber auch da wieder spannend, es funktioniert nur, wenn man die Abfrage mit dem Publikum vorher mitbekommen hat. Also wenn man sozusagen einfach nur die Performance anschauen würde, ohne dass man weiß, dass das vorher aus Publikumsvorgaben gekommen ist, wäre es, glaube ich, eine ziemlich schlechthin behauptetes Theater irgendwie so. Weil es so absurd in gewisser Weise dann auch wieder ist, ja. Ja, weil so viele Ideen aus der Luft gegriffen scheinen, die einfach natürlich aus diesen Inspirationen kommen, die sich aber auch nicht immer schön in die Geschichte einweben, aber natürlich lustig einweben, weil sie eben aus der kurzen Chat mit dem Publikum vorher kommen. Ich sag mal so, ich fand's cool irgendwie auch, dass sie es gemacht haben. Ich habe noch einen Artikel angelesen, wo die Frage gestellt wurde, ob sie Impro-Theater safen, also retten könnten, indem sie das jetzt auf Netflix bringen. Das weiß ich nicht, weil ich nicht weiß, ob die Leute live ist es halt schon noch mal was anderes, ne? Und das größte Problem ist eigentlich, man möchte gerne wissen, wie viele Shows sie gefilmt haben von den 3, die sie zeigen. Also vielleicht haben sie 6 gefilmt. Weil, seien wir ehrlich, gutes Impro-Theater lebt auch davon, dass es Risiken eingeht, die auch mal scheitern. Also, dass es auch nicht so coole Shows gibt. Oder macht ihr nur perfekte Shows, die alle besser sind? Also, das Schöne ist, wir scheitern schon immer auf einem relativ akzeptablen Niveau. Also, ich glaube, es ist selten, dass es eine Totalkatastrophe ist. Ja. Aber wir scheitern natürlich. Und das soll auch so sein. Das ist gar keine Frage. Ah, und also gerade wenn man sich auch was vornimmt, was man in auch vielleicht in einem größeren Zeitraum, wie sagen wir mal einem Jahr oder so, erreichen will, dann muss man eben doch mutig sein, da voranzuschreiten. Und ja, das tun wir. Und ja, ich finde auch, die Frage ist halt falsch, ob eine Fernsehsendung irgendwie Impulse setzen kann fürs Impro. Kann sie, kann auch genau das Gegenteil tun. Also wir haben ja das berühmte Beispiel von Whose Line Is It Anyway, das relativ gute Fernsehunterhaltung geboten hat und die Folge hatte, dass das Impro-Theater speziell in Großbritannien, England, London 10 Jahre dahin siechte, weil alle dachten, Impro-Theater muss genau so sein wie das, was aber live nicht... Marco, du musst es mal kurz erklären. Also wenn hier Menschen zuhören, die das... Und ich könnte mir vorstellen, dass der ein oder andere... Ja, also Whose Line Is It Anyway ist eine Kurzform-Impro-Show im Fernsehen, wo 3 Leute improvisiert haben und mit einem Moderator haben halt kleine kurze Aufgaben gekriegt, haben da halt viele lustige kleine Sachen gemacht. Das startete in Großbritannien und wurde später dann in den USA fortgesetzt. Und über 20 Jahre oder so, ne? Lief ja über 10 Jahre auf jeden Fall und dann gab es eine Pause und dann lief es nochmal ein bisschen. Also das gibt also sehr, sehr viele Folgen und war sehr von Einschaltquoten her sehr erfolgreich, war auch weitaus besser als alles, was man je jetzt hier im deutschen Fernsehen an Impro probiert hat, muss man leider sagen. Da ist ja alles, glaube ich, schon ja, es gab eher mal diese, auch in der schwierigen Richtung, anderes Thema noch. Und, es gab mal diese Show, warte ganz kurz, es gab diese Show mit Dirk Bach, ne? Wie hieß die denn? Die auf dem gleichen. Ja. Die auch so eine, die hatten Bühnen und Dirk Bach hat ihnen so Aufgaben gegeben, wie auch bei Whose Line Is It Anyway? Und haben das dann eben auch so Impro-Games gemacht. Ich fand halt immer, bei Whose Line war es ziemlich eng gedrängt, da waren die sehr nah beieinander, man merkte, das Publikum war sehr da und hier in Deutschland hatten wir das in so einem Fernsehstudio gemacht, wie so ein Samstagabend-Show-Größe. Es war einfach alles viel zu weit weg. Genau, aber ja, sag mal noch zu Ende. Also vielleicht noch, dass da echt Stars mitgespielt haben, ne? Also da sind halt auch Schauspiel- und Comedy-Stars aufgetreten, die man so kannte, was weiß ich. Genau, waren drei Leute aus diesem festen Impro-Cast und ein Gast. Also Robbie Williams war mehrfach da, der ist ja aber auch als Impro-Spieler gestartet. Es gibt aber gerade in den Staaten halt viele, die Stars jetzt sind, aber so einen Impro-Background haben und das ist natürlich perfekt, wenn man so eine Leute bekommen kann. Ja, aber jedenfalls war das dann so, dass tatsächlich die Erwartungshaltung des Publikums nur noch so eindimensional war und deswegen sich da auch nicht viel mehr entwickelt hat. Man an dem, was im Fernsehen war und das live zu bringen, man regelmäßig scheitert und dadurch ging da irgendwie lange Zeit nichts. Und das ist jetzt halt auch so. Diese Netflix-Nummer ist halt auch ein sehr amerikanischer Style von Impro. Und wir haben hier sehr viel mehr Diversität. Und man muss da immer vorsichtig sein, dass man jetzt nicht denkt, man will jetzt alles so haben, wie das da ist, selbst wenn es schön ist. Man will einfach verschiedene Formen. Ja, ich denke, der Kardinalfehler bei Whose Line Is It Anyway war, dass sie, also ein Kollege von mir war in der LA mal bei einer Aufzeichnung und sie sagte, sie saßen da 4 Stunden und also sie haben 4 Stunden gefilmt und haben daraus 3 Folgen à 45 Minuten geschnitten. Das heißt, dass sie gut 1/4 des Materials einfach nicht reingenommen haben in die Shows. Das bedeutet auch, dass sie haben einfach Sachen rausgeworfen, die nicht so gut waren. Ah. Und das kann man in einer Live-Show halt nicht. Also ich kann nicht sagen, wir lassen Szene 2 weg, weil die wird immer schlecht. Und das ist, glaube ich, das große Problem, weil dann Leute mit der Fernseherwartung in ihr Pub gegangen sind, wo es hieß, heute Abend Impro-Show. Und dann waren da halt trotzdem Kracher-Szenen dabei, die waren aber vielleicht in der ersten Hälfte und in der zweiten Hälfte wurde es dann mau, weil was auch immer, im Fernsehen wurde das in die richtige Reihenfolge geschnitten, sodass du auf jeden Fall über die Werbung dran geblieben bist und am Ende den großen Lacher hattest. Das funktioniert nicht. Ich hatte mal mit Bernhard Hohecker ein Interview, auch für Impro News. Und er sagte, das ist das größte Problem von Fernsehredakteuren, gerade im privaten Fernsehen, die wollen halt, es muss lustig sein vor der Werbung und kurz vorm Ende. Da müssen die Gags hin. Und am besten mit Lacher pro Minute, also dass so alle 20 Sekunden ein guter Lacher kommt. Dann ist es fürs Fernsehen perfekt. Er sagte, das geht halt bei Impro nicht zu also du kannst es nicht gewährleisten. Ne? Du kannst schon schauen, dass du Man kann da hinspielen. Also das haben mir Leute von Amsterdam erzählt. Da gibt es ja das Boom Chicago, was also so eine Bühne ist. Und da werden die Comedy-Acts per Lacher pro Minute gemessen und auch die Impro-Acts. Und bei den Comedy-Acts ist es, glaube ich, tatsächlich alle 3 bis 5 pro Minute ist da die angestrebte Lachfrequenz. Das bedeutet, jeder zweite bis dritte Satz muss eine Punchline sein. Und beim Impro haben sie es ein bisschen lockerer, aber es ist trotzdem noch relativ viel. Und das kannst du natürlich hintrainieren, aber wird dann halt einfach so ein Hau drauf. Ja, und du wirst halt nie eine Szene haben, wo die Leute hinterher sitzen und sagen, oh. Ja. Und das will man ja auch. Also, und eine gute Show lebt ja davon, dass es Szenen gibt, die einem ans Herz gehen und welche, die einem ins Zwerchfell gehen. Und ich glaube, beides, also Rudi Carell hat es mal so schön gesagt, eine gute Show bringt Leute zum Lachen und zum Weinen. Und das ist, glaube ich, genau das Thema. Also das, was immer unterschätzt wird. Man denkt, die Lacher sind der Kardinalmoment, aber keiner guckt Tatort und sagt hinterher, das mache ich nie wieder, weil ich habe also einmal gelacht in anderthalb Stunden. Weil das ja nicht die Aufgabe von einem Tatort ist. Mhm. Und genauso finde ich auch, sollte so eine Show eben alles Mögliche bieten. Ich hatte einen Dave Chappelle, ich weiß nicht, ob der dir was sagt, der ist ein amerikanischer Stand-Up-Comedian auch, der Trevor Noah, der die Daily Show moderiert hat, über ihn gesprochen. Und Dave Chappelle hat mal, weil die zusammen in Radio City in New York Shows zusammen hatten, zu ihm gesagt, weil Trevor Noah auch sagte, ich weiß gar nicht, ob ich lustig genug bin. Und Dave Chappelle sagte, es gibt 100 Typen, die lustig sind. Lustig sein ist nicht das Problem, aber du bist interessant. Und das fand ich sehr spannend, weil lustig sein ist das eine, herumgufen auf der Bühne und irgendwie Zeug erzählen, aber man will ja auch interessant sein. Also man möchte ja, oder mich interessiert es, wenn Leute was auch Interessantes zu erzählen haben. Und das meine ich vielleicht auch gerade bei dieser Show. Es ist natürlich witzig, wenn sich Leute 30 Sekunden darüber oder eine Minute darüber auslassen, dass sie die Namen vergessen haben und hinüberlegten Ideen haben, warum man jetzt noch einen zweiten Namen hat und warum man den anderen Namen zuerst gesagt hat und jetzt sich erinnert, dass, ach so, genau. Aber interessant ist ja eigentlich, wenn die Zeit dafür verwendet wird, einer Figur vielleicht eine Background-Story zu geben oder eine Gebrochenheit oder ein eigenes Wand oder was auch immer. Also das meine ich so ein bisschen. Witzig, ja, aber will gerne auch was erzählt bekommen und mich macht Langform Impro, auch Kurzform Impro mehr an, wenn sie halt auch, ja, wenn es ein bisschen noch eine zweite oder dritte Ebene gibt, also ein bisschen mehr dahinter ist. Ja, aber ich habe zum Beispiel auch überlegt, also in den Staaten gibt es als Duo natürlich TJ und Dave, die so eine Institution des Duospiels sind und warum Netflix quasi die nicht genommen hat und andere, dafür andere. Weil zum Beispiel bei TJ und Dave passiert das nicht. So, Namen verwechseln die nicht. Das ist bei denen, ist das immer stimmig. Man hat ja auch so einen Impro-Blick da drauf und verwechselte Namen und so sieht man halt häufiger in Shows und diese ganzen Reaktionen da drauf hat man halt auch alle schon mal ein bisschen gesehen. Als Impro-Spieler lockt einen das halt nicht so, dass man denkt, wow, wie cool gemacht, sondern naja, gut, irgendwie rausgerettet, fein. Redet man aber nicht weiter drüber, weil, ja, gut. Genau, aber so schön bisschen, ist es, wenn die Leute das nicht brauchen, wenn sie eine Stärke haben, das schon total aufmerksam auf die Bühne zu bringen. Und das Wichtigste bei TJ und Dave ist ja in deren Philosophie das Zuhören. Alles, also man muss nur zuhören, dann kann man improvisieren, ist ja so ein bisschen deren Credo. Das ist eigentlich die einzige Weisheit, die man haben muss. Und das gehört halt zum aktiven Zuhören massiv dazu. Ja. Ja, was ist denn jetzt das Fazit aus all dem, mein lieber Makro? Das Fazit ist, es scheinen sich so ein paar neue Wege zu bieten, finde ich. Und das Thema Tele oder an Displays Impro zu erleben kommt. Und für Theater kam es auch so ein bisschen. Ich habe auch das Gefühl, dass die Flut der Livestreams inzwischen weniger geworden ist, nachdem man also erstmal ganz alle fast mit wütender Entschlossenheit gesagt haben, wir müssen jetzt alles streamen, fangen jetzt die interessanteren Ideen an. Ja. Und die andere Geschichte, die finde ich, die im Moment aufblüht, sind Open Air. Sache, der Wille rauszugehen, und ich glaube, das trifft auf beide Seiten zu. Das trifft sowohl, dass das die Performer jetzt schön finden, wie auch das Publikum. Und das war vielleicht auch ein Bereich, der so ein bisschen da niederlag früher. Und das ist natürlich eine Chance, das zu machen. Das ist richtig, aber man darf auch nicht vergessen, ich finde immer, Open Air ist für Impro auch eine extra Herausforderung, weil du musst ja oder du willst ja mit deinem Publikum in Interaktion treten und das mehr als nur Rufe auf beiden Seiten. Das heißt, das natürlich in einem engeren Raum, also ich glaube auch Impro läuft schwieriger über in Theatern über 200, 300 Leuten. Also da gibt es einfach Menschen, mit denen du nicht mehr interagieren kannst, weil die einfach zu weit weg sind oder in der Masse zu sehr untergehen. Deswegen so ein kleiner Raum mit 60, 70 Leuten, den kannst du schon noch überblicken. Da kannst du sehr auch irgendwie deine Abfragen aus verschiedenen Bereichen nehmen, also des Publikums und so. Ich finde, da kann man die Leute irgendwie besser mitnehmen, als wenn da irgendwie so 200 Leute über einen Berg verteilt sitzen oder so. Das hat seinen eigenen Reiz, aber ich finde, es bringt auch seine Herausforderungen mit sich, vor allem auch was so Konzentration betrifft. Also so eine Theaterkonzentration, alle sitzen vor einer Bühne und gucken zu, ist für Impro natürlich auch hilfreich, weil wie gesagt, wenn jemand gerade Bier holen ist, während die Vorgaben gegeben werden, sitzt derjenige, wenn dann so eine Vorgabe geschickt eingebaut wird und alles lacht eben da und denkt so, hä, warum wird jetzt über den Autonamen so gelacht, habe ich nicht verstanden, weil der halt aus einer Publikumsvorgabe kam oder so. Also ich finde ja so eine Konzentrationsfrage schon da. Ich finde Open Air auch sehr spannend. Ich glaube, das ist gut, das zu machen. Ich finde auch diese Autokino-Geschichten interessant, sind auf jeden Fall. Ich glaube aber, die werden, sobald das nicht mehr notwendig ist, auch obsolet werden. Also das. Ich glaube auch, dass nicht alle Sachen überleben, aber trotzdem ist es natürlich interessant, das mal gemacht zu haben. Ja, absolut. Und der andere Teil ist, ich glaube, dass diese Streamings eine Perspektive haben können. Also die meisten Leute haben jetzt gesehen, dass es doch möglich ist, Sachen ins Internet zu streamen, was natürlich dazu führen könnte, dass man vielleicht nicht jede seiner Veranstaltungen, aber besondere Veranstaltungen durchaus streamen könnte. Also weil das ja auch ein Mehrwert ist. Ich glaube, man kann da beides tun, Tickets verkaufen und auch was streamen, weil ob ich vor meinem Bildschirm sitze zu Hause oder ob ich dabei bin, ja doch was ganz anderes ist. Aber gerade wenn man jetzt besondere Veranstaltungen hat, Gäste oder ja Jubiläen oder bla bla bla oder andere Formate, da kann man schon, glaube ich, mit Streamings arbeiten. Ich bin gespannt, ob es irgendwann so Austausch-Streamings zwischen Theatern und Impro-Gruppen gibt, dass man vielleicht versucht, so Versuche gab es ja schon, aber man merkt jetzt, wie niedrigschwellig solche Übertragungen sein können. Ja, dass es gibt auf jeden Fall so Jams in Facebook, wo Leute jetzt Kurzform miteinander spielen, weltweit vernetzt. Ja. Super, total geil. Genau. Also da gibt es schon neue Entwicklungen und ein bisschen mehr Digitalisierung im Theater ist jetzt auch nicht schlecht. Ja. Hast du denn noch Empfehlungen für irgendwelche Open-Air-Shows oder anstehende Shows jetzt im Juli? Ich habe leider überhaupt, wie gesagt, ich bin hier mitten im Probenprozess und deswegen so gar keinen Überblick. Ich mache ein bisschen Werbung in eigener Sache. Wir streamen noch ein letztes Mal aus der Brotfabrik aus der Sicht des sozusagen Mitspielers, was ich vorhin sagte, unter dem schönen Titel Kann man nichts machen? Kann man nur zuschauen? Kann man nur schauen? Quatsch, ich erzähle Käse. Nochmal, kann man nichts machen, kann man nur gucken, so heißt es. Und das Kammer, tatsächlich als Kammer von Kammerspiel. Und das wird am 30.07. sein. Da kann man sich nochmal hineinklicken. Ab August nimmt die Brotfabrik auch wieder Publikum in ihre Reihen auf. Ja, dann mache ich noch ganz schnell. Theatersport Berlin spielt inzwischen im Globe Theater. Ja. Und einmal die Woche, manchmal sogar zweimal die Woche, könnt ihr vielleicht mal vorbeigucken. Das ist ganz schön. Es gibt im Bühnenrausch diverse Shows, wieder Indoor. Es gibt ein paar Livestream-Shows. Es gibt Chaos Royal Livestream aus dem BKA-Theater am 27. Juli und am 30. Juli Geld oder Liebe von den Clubbekanntschaften in einem Park in Pankow. Also es gibt eine ganze Menge Sachen mit Open Air und wir haben jetzt Feierabend. So ist es. Dann bleibt gesund. Bis nächsten Monat. Maske tragen. Gut, bis dann. Tschüss. Bis dann. Ciao.